Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, du fährst so holprig. Nein, das ist der... Riecht zum Abheben. Der Motor ist abgeregt. Schluss, aus, wir sind am Ende. Na, kommt, wir steigen aus und schauen mal nach. So viel Pech auf einmal ist statistisch gesehen absolut unwahrscheinlich. So, erstmal die Motorhaube. Da! Boah, diese verdammte Sonne. Just, hilf mir mal, wir stemmen die Haube zusammen hoch. Ja. Bestimmt Kolbenfresser. Ja, sicher. Es hat ein paar laute Schläge im Motor gegeben. Deine Diagnose ist zweifellos richtig, Peter. Kolbenfresser? Ja, was bedeutet das? Das bedeutet einfach, wir benötigen ab sofort eine Menge Glück. Sonst werden wir hier in der Wüste qualvoll verdursten. Justus! Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Um uns herum ist nichts als kochend heißer Sand und absolute Einsamkeit. Mensch, wir sind mitten in der Wüste. Wir haben uns verirrt. Ein kaputtes Auto? Ein defektes Funkgerät, ja? Warum musstest du auch deine blöde Cola drüber schütten, Peter? Das hilft uns doch nicht weiter. Wir haben eine ganze Box Wasser. Der Vorrat sollte für 2 Tage reichen. Bob, schau doch mal nach. Ich glaube, es war ein 20-Liter-Kanister. Und Westen müsste dort sein. Also, wenn wir das Auto hier lassen, dann könnten wir es in 2 Tagen bis in bewohntes Gebiet schaffen. Ohne mich, auf deine Ortsangabe verlasse ich mich nicht mehr. Nein! Was ist los, Bob? Ein Skorpion? Schlimmer! Der Wasserkanister. Er ist ausgelaufen. Oh nein. So gut wie leer, Kollegen. Der Deckel war falsch aufgeschraubt. Mehr als 2 Liter dürften da nicht mehr drin sein. So, jetzt kann wenigstens nichts mehr passieren. Sag mal, hey, was machst du denn da? Ich brauch mal einen Schluck. Nein, eiserne Notration. Die 3 Fragezeichen waren den 2. Tag unterwegs. Ihr eigentliches Ziel war das Science Fiction Film Festival in Nevada. Justus dachte an die letzte Nacht, als in der Herberge, in der sie übernachtet hatten, ein angetrunkener Durchreisender von einem abseits in der Wüste gelegenen Berg berichtet hatte. Das Merkwürdige war ja, dass der Berg summte. Richtig summte, als ob er beben würde. Und Blitze waren überall Blitze. Ihr glaubt mir doch, oder? Aus der toten Goldgräbern und ihren eingefallenen Bergsteuern gibt es dort nichts mehr zu besichtigen. Ach, wirklich. Wenigstens ihr glaubt mir doch. Oder denkt ihr etwa, dass ich betrunken bin? Hm? Ja, gewiss nicht, Sir. Also, die Geschichte mit dem summenden Berg in der Mojave-Wüste lässt mich nicht mehr los. Wir könnten noch eine Abkürzung durch diese Wüste nehmen. Schließlich haben wir einen guten Geländewagen dabei und wow, so ein kleines Geheimnis am Wegesrand ist doch nicht zu verachten, oder? Am Morgen waren sie losgefahren. Nachdem der Wind ihre Landkarte weggeweht hatte und Justus sicher gewesen war, er würde auch so den richtigen Weg finden, hatten sie sich gründlich verirrt. Dann hatte Peter die Cola über das Funkgerät geschüttet, kurz darauf war die Sache mit dem Motor passiert. Und nun saßen sie auch noch auf dem Trockenen. Wir müssen jetzt in der Nähe der verlassenen Bergwerke sein. Ja, da wo der summende Berg liegt. Wie kommst du denn darauf? Ja, die Beschreibung des Betrunkenen passt auf diesen Höhenzug da vorne. Ja, nicht da. Vielleicht findet uns ein anderer Wüstentourist oder... Was noch schöner wäre, ein mobiler Getränkeverkäufer. Das wäre eine Möglichkeit. Das mit dem Touristen. Aber dann bitte bald. Ohne Wasser sind wir spätestens morgen Abend verdurstet. Wir sollten jetzt doch langsam mal was trinken. Ich glaube, erst wird einem schwindelig und dann setzt langsam das Gehirn aus und dann... Wir können den nächtlichen Tau einfangen. Ja, oder unseren eigenen Urin trinken. Ich habe gelesen, wie man ihn vorher in der Erde reinigt. Was liest du denn für Bücher, Bob? Spätestens in ein paar Stunden wirst du mir sehr dankbar sein und auf Knien vor mir rutschen. Warte, wie ging das noch? Ah ja, genau. Als erstes braucht man so eine Plastikplane. Hinten im Auto müsste eine liegen. Moment. Sag mal, in der Tüte, das sind ja Leuchtraketen. Peter, die Gerätschaften müssen noch von deinem Vater drin gewesen sein, bevor er uns den Wagen ausgeliehen hat. Vielleicht ist das die Rettung. Ha, Mann. 5 Stück. Eigentlich könnten wir gleich eine zünden. Dann los. Okay, die Patrone rein. So. 3, 2, 1, 0 und Feuer. Hat das denn niemand bemerkt? Wo bleibt ihr denn? Rettet uns! Verdammtes Militär, fetzen hier mit ihren Tieffliegern durch. Unglaublich. Aber es hatte nicht die offiziellen Air Force-Zeichen. Bestimmt ein neues Modell, das sie hier austesten. Es sah auch so komisch aus. Dicker als gewöhnliche Flugzeuge. Ob der Pilot uns bemerkt hat? Glaube ich kaum. Er mag uns gesehen haben, aber unsere Notlage dürfte er kaum erkannt haben. Hast wohl recht. Sah fast aus, als ob er da hinten gelandet wäre. Am besten schießen wir nächstes Mal von der Sanddüne aus. Das war fast wie in meinem Computerspiel. Aber dann hätte er uns ausgelöscht. Boah, hör doch damit auf, ey. Seitdem du dauernd vom Bildschirm hängst, bekommen wir dich ja kaum noch zu sehen. Mensch, das ist total spannend. Man kann sich da übers Internet einloggen, ja, und beginnt als Pilot, der Jagd auf andere Flugzeuge macht und muss sich dann langsam hochdienen, ja, bis zu den allerneuesten Maschinen. Also, es gibt weltweit mehrere tausend Spieler. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ha, ha, ha. Aber das Flugzeug war nicht Teil des Spiels. Zum Glück, sonst hätten wir ein Problem mehr. Ach, lasst uns wieder auf die Überlebensfrage zurückkommen. Tun wir was. Und was? Dein Pinkelsystem bauen. Ich muss nämlich mal. Psst. Seid doch mal ruhig. Was ist denn? Hörst du den summenden Berg? Jetzt still! Ich hab eine Fata Morgana, Just. Also, eine akustische. Da brummt doch irgendwie. Und jetzt sehe ich auch was. Mensch, Bob. Das ist kein Trugbild. Da nähert sich wirklich ein Wagen. Los, Peter, die Signalpistole. Und er kommt zu uns. Hallo. Stehen bleiben. Sonst kriegt ihr Probleme. Nicht schießen, bitte. Wir brauchen Hilfe. Unser Auto ist kaputt. Vielleicht vermutet der Mann eine Falle. Was sucht ihr hier? Sag mal, spinnt der Justus? Der tut ja so, als wären wir in sein Privatgelände eingedrungen. Naja, er will eben wissen, was los ist. Wasser! Wir verdursten. Unser Auto fährt nicht mehr. Rührt euch nicht von der Stelle. Das muss reichen. Und jetzt verschwindet. Wenn ihr morgen noch hier seid, bekommt ihr statt Wasser ein paar Löcher in eure Bäuche. Ja, danke für das Wasser. Wer sind Sie denn? Können Sie uns vielleicht zur nächsten Stadt fahren? Runter! Ich träume ja wohl. Das gibt es doch nicht. Puh, das war knapp. Wir hätten tot sein können. Immerhin haben wir jetzt Wasser. Na, 10 Liter. Das bringt uns allerdings auch nicht viel weiter. Naja, aber jeder Tropfen ist wichtig. Wir sollten wirklich einen Schluck trinken. Wir haben zu viel Flüssigkeit ausgeschwitzt. Wurde auch mal Zeit, dass du das einsiehst. Und dann richten wir uns wohl besser für die Nacht ein. In ein paar Stunden wird es dunkel. Nein, wir werden den Spuren des Autos folgen, solange sie noch erkennbar sind. Und ehe der Nachtwind sie verweht. Es müsste gleich Nachrichten geben. Besonders auf den Wetterbericht bin ich gespannt. Washington. Der unerklärbare Verlust eines amerikanischen Nachrichtensatelliten hat zu einer internationalen Krise geführt. Nachdem Russland jede Beteiligung abgestritten hat, steht nun China im Verdacht, den Satelliten abgeschossen zu haben. Der Präsident erklärte, Amerika werde nicht eher Ruhe geben, bis der Vorfall restlos aufgeklärt sei. Ach, macht doch das blöde Teil aus. Die sollten mit ihren Satelliten lieber nach uns suchen. Na, lass uns aufbrechen und diesen Mann suchen. So, circa 3 Stunden lang wird's noch hell sein, schätze ich. Na dann, auf zu dem verrückten Waffenhelden. Eigentlich keine besonders attraktive Aussicht. Peter, Bob, was ist denn das da vorn? Ah, sieht aus wie ein flacher Felsen aus Sandstein. Nein, dazu sind die Formen zu glatt. Könnte ein flaches Haus sein, ein Bungalow. Ein Haus? Mitten in der Wüste? Ja klar. Früher gab es hier in der Gegend Bergwerke. Vielleicht gehört der Mann zu einer Gruppe von Schatzsuchern und wollte uns deshalb loswerden. Du meinst, da ist jemand auf Gold gestoßen? Kann doch sein. Die Reifenspuren gehen auch in die Richtung. Wenn es wirklich um Gold geht, ist mit niemandem zu spaßen. Mit dem Ziel vor Augen ging es spürbar leichter voran. Nach einiger Zeit erreichten sie die Überreste eines Maschendrahtzauns. Da ist schon jahrelang nichts mehr dran gemacht worden. Ziemlich verfallen und durchgerostet. Hey, da klemmt ein verrottetes Schild. Ein paar Buchstaben kann ich erkennen. A-S-A. Warn Tretschisofor. Was heißt das? A-S-A. Keine Ahnung. Aber der Rest müsste heißen, Warnung, nicht betreten, wir schießen sofort. Meinst du, das Schild gilt noch? Ich glaub nicht. Mir ist doch alles verfallen. Kommt, das ist nicht mehr weit. Moment mal, wartet mal. Ich glaub, hier ist eine andere Reifenspur. Da hier, im Sand. Die ist wesentlich breiter. Die kann wirklich nicht vom Geländewagen stammen. Ein Lastwagen vielleicht. Aber lang kann es nicht sein, dass er hier gefahren ist. Ob hier was abtransportiert worden ist? Gold? Die Spur führt zu der Felswand. Sollen wir mal nachschauen? Nein. Erst untersuchen wir den Bungalow. Der ist so verfallen. Da wohnt seit Jahren kein Mensch mehr. So ein Mist. Komm, wir gehen trotzdem mal rein. Sind ja lauter geschlossene Wände. Warum gab es keine zweite Tür in die dahinterliegenden Räume? Seht mal, überall hier im Raum ist Sand. Aber da vorne ist er wie weggefegt. Da muss eine Geheimtür sein. Na Jungs, ihr wollt sie also nicht hören. Ich hatte euch gewarnt. Der Mann mit dem Gewehr! Ja, der bin ich. Ihr seid hartnäckiger als ich dachte, Freunde. Hände hoch, rein mit euch! Der Gang führte direkt in den Berg hinein. Nach einigen Metern erreichten sie eine elektronisch gesicherte Tür. Der Mann tippte eine Codenummer auf ein Zahlendisplay. Aus den Augenwinkeln erkannte Justus die Kombination 2054. Stehen bleiben! Los, rein mit euch! aber... Rein da! Hier seid ihr sicher. Na toll. Erst sitzen wir in der Wüste fest und dann in einer Zelle. Ich gebe eine Runde Wasser aus, Jungs. Ich denke, wir brauchen einen Schluck. Mann, bin ich fertig, ey. Komm, Bob, alter Junge, trink was. Drüben im anderen Raum ist ein kleines Bad mit Waschbecken. Hier, dein Krafttrunk. Danke. Das Ganze hat das Einladen aus in einer Gefängniszelle. Mhm. Also auf den Pritschen werde ich jedenfalls kein Auge zutun. Ich frag mich nur, wozu braucht man hier so viel Papier? Zahlen. Keine Ahnung, was die bedeuten sollen. Aber zum Geld suchen können sie wohl nicht dienen. Was glaubst du, wie lange wird er uns hier festhalten? Weiß ich es? Für immer? Komm, Just, mach mir keine Angst. Hoffnung kann ich dir auch nicht machen. Wir sitzen in der Falle und ich... Was ist? Wir werden beobachtet. Durch das Guckloch in der Tür. Kommen Sie ruhig herein. Die Tür ist offen. Die Tür wurde geöffnet und der Mann mit dem Gewehr trat ein. Ihm folgte ein weiterer, der einen weißen Kittel und einen Joystick mit sich trug, den er zuckend in alle Richtungen bewegte. Dann betrat ein Junge, offenbar Mexikaner, die Zelle. Ein schönes Trio hast du da erwischt, Butch. Gut, dass du sie hier eingesperrt hast. Kein Problem, Sir. Dr. Gregstone. Ihr könnt mich Doktor nennen. Doktor der universalen Intelligenz. Aber nun zu euch. Was wollt ihr hier? Mitten in der Wüste? Nichts. Eigentlich waren wir auf der Suche, Nach Wasser. Wasser? Ja. Wasser sucht ihr? In der Wüste? Nein, Wasser gibt es hier nicht, meine Freunde. Nur Sand, Sonne und Sterne. Wer schickt euch also? Niemand. Wir sind auf der Durchreise. Nach Nevada. Wir nahmen eine kleine Abkürzung. Eine Abkürzung? Durch die Wüste? Haltet ihr mich für blöde? Wagt es nie, meine Intelligenz zu beleidigen. Was ist euer Auftrag? Gregstone drehte den Plastikstab so aufgeregt in seinen Händen, dass er zu Boden fiel. Aufheben. Hier, Greg. Wir wollten wirklich nach Nevada. Dort läuft ein Filmfestival, auf dem der neue Spielfilm von diesem berühmten Regisseur von Lea Starr. Ihr wolltet den neuen Lea Starr sehen. Genau. Und dann ging unser Auto kaputt und wir waren am Verdursten. Aber wieso fahrt ihr durch die Wüste, wenn das Festival heute beginnt? Zumal ihr keine Abkürzung genommen habt. Der Summende was? Nichts. Gar nichts. Bud, schiff mal ein wenig nach. Ich will dieses Geschwätz nicht weiter hören. Kein Problem. Nehmen Sie die Waffe runter. Leg ihn um. Nein, stopp. Wir werden Ihnen alles sagen. Na also, dann fangt mal ganz von vorne an. Wie heißt ihr? Also, ich bin Justus Jonas, das ist Peter Shaw und das Bob Andrews. Dann wollen wir mal sehen, ob das stimmt. Durchsuche Sie, Butch. Peter fing innerlich an zu zittern. Er war als Zweiter dran und Butch würde über kurz oder lang sein Dietrich-Set finden, was nicht zur Ausrüstung harmloser Filmfestbesucher zählte. Unauffällig zog er es aus der Tasche und ließ es hinten in die Hose gleiten. Es rutschte an seinem rechten Bein herunter und blieb knapp über Bodenhöhe an seiner Ferse hängen. Hier. Ist ja nicht gerade viel Geld. Ah, Sammelbildchen von Filmserien. Baby Fatso mit diesem kleinen Dicken. Die Serie ist eine Beleidigung für meine Intelligenz. So, was haben wir denn noch? Ein Bild. Sieht nett aus, die Kleine. Aber ob sie dich nochmal wieder sieht, Dicker? Ich glaube nicht. Eine Visitenkarte. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Na, also... Ich habe es doch gewusst, ihr seid Detektive. Verdammt, warum muss mir das ausgerechnet jetzt passieren? So kurz vor dem Ziel. Greg, sie haben es auf dich abgesehen. Na, keine Angst, Ramirez. Sie werden uns nicht im Weg stehen. Wir werden sie hier einsperren. Aber es kann doch kein Zufall sein, dass sie ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt kommt. Also nochmal, wer schickt euch? Sir, Sie vermuten falsch. Wir sind keine Detektive. Es ist nur ein Spiel, wissen Sie? Natürlich seid ihr Detektive, hier steht es doch. Los, durchsuche die anderen, wenn sie auch so eine Visitenkarte dabei haben. Ich rücke meine Brieftasche freiwillig raus. Ein Spickzettel für eine Geschichtsarbeit. Eine Autogrammkarte von Robert Arthur. Na also, eure Namen stimmen. Detektive seid ihr auch. Hier steht es doch. Mr. Gregstone, lassen Sie uns laufen. Wir sind keine richtigen Detektive, wir träumen nur davon. Oder glauben Sie ernsthaft, dass drei 16-Jährige ein Detektivtrio führen können? Das ist es ja gerade! Die beste Tarnung, die es gibt! Ich soll glauben, dass diese Fragezeichen Grünschnäbel sind und in Wirklichkeit spionieren sie uns eiskalt aus. Doktor, wäre es nicht unlogisch, wenn wir als Touristen getarnt hier herumspionieren wollten und dann unsere Visitenkarte mitnehmen? Wir müssen doch mit einer Durchsuchung rechnen, wenn wir etwas im Schilde führen würden. Mein Junge, deine Bemerkung zeigt, dass ihr wahrlich nicht blöd seid. Vielleicht sind die Visitenkarten eine noch geschicktere Form der Tarnung, damit ich gerade das denken soll, was du eben gesagt hast. Aber nicht mit Gregory Gregstone. Ich bin immer auf der höheren Ebene. Nicht wahr, Butch? Natürlich. Okay, Butch, die Brieftasche von diesem Bob. Kein Problem, Sir. Ah! Ein Bibliotheksausweis. Das passt doch für seine Detektivrecherche. Die Visitenkarten, eine vergibte Bestätigung, dass er Journalist ist seit Menschengedenken. Ein Zettel mit einer Internetadresse. Und ihr sagt, dass ihr harmlose Touristen seid? Wollt ihr, dass ich euch vorlese, was auf der Postkarte steht, ja? Also, liebe drei Fragezeichen, ein wunderschöner Sommer hier im Kings Park. Schade, dass ihr nicht hier sein könnt. Aber ich wollte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr noch ein zweites Mal hergekommen seid und dann tatsächlich die Wilderer-Mafia überführt habt. Ihr seid wirklich richtige Detektive. Besucht mich, wann immer ihr wollt, und ich zeige euch die Geheimstellen meines Parks. Liebe Grüße, Monika. Grüße. Butch, wir trocknen sie aus. Bis sie sagen, was sie vorhaben. Los, gib Butch die Box. Ich kann nicht. Ich habe einen Krampf im Bein bekommen, Sir. Also gut, dann du, Dicker. Gehen wir. Los, alle Becher mit Wasser füllen, bevor sie den Hahn abdrehen. Da, im Toilettenraum. Die drei Fragezeichen füllten alle verfügbaren Gefäße mit Wasser auf. Als sie fertig waren, hielten sie ihre Münder unter den Hahn und tranken, was das Zeug hielt. Plötzlich wurde der Strahl dünner. Das Wasser war abgestellt. Vorsichtig schoben sie die mit Wasser gefüllten Behälter unter den Schlafpritschen an die Wand. Pass doch auf, Dicker. Entschuldigung, ist halt mein Wasserbauch. Wasser? Ich dachte, bei dir sei das alles Speck. Schon gut, Dickbauch. War halb so wild. Zweiter, was ist eigentlich mit deinem Krampf im Fuß? Hab mein Dietrich-Set gerettet. Ich singe meiner Jeans. Wenn ich auch nur einen Schritt getan hätte, wäre er rausgefallen. Klasse. Nur schade, dass es uns nicht weiterhilft. Die Tür ist mit einem Riegel gesichert. Oh, also dieser Gregstone ist mir nicht geheuer. Ich glaube, der hat Verfolgungswahn. Und wie er angibt mit seiner Intelligenz. Was meint ihr? Warum reagiert Dr. Gregson so allergisch auf Besucher? Also, ich denke, er sucht nach Gold. Ich habe euch doch erzählt, dass ich vor kurzem von diesen alten Goldgräbern gelesen habe. Möglich, dann hat er aber neue Methoden. Denn wie ein alter Goldgräber sieht er nicht aus. So mit Schaufel und Pistole und versoffenem Blick. Vielleicht ist unser Doktor ein Chemiker. Eine gute Spur, Peter. Ist euch aufgefallen, wie er an dem Joystick rumgedreht hat, wenn er nervös wurde? Andere Leute rauchen Zigarette, wenn sie unruhig sind. Da ist mir so ein Spielzeug lieber, er hält die Luft reiner. Bist halt ein Supersportler. Oder er ist ein moderner Geologe, der computergesteuerte Roboter suchen lässt. Wer, ich? Nein, der Doktor. Das könnte den Stapel Papier da erklären. Moment mal. Ja, was zum... Was ist denn jetzt los, Kollegen? Der summende Berg. Es ist also doch wahr, was der Betrunkene damals in Barstow berichtet hat. Aber was ist das? Ein Erdbeben? Keine Panik, Peter. Das ist kein Erdbeben. Das Geräusch ist so gleichmäßig. Was geht hier bloß vor? Was es auch ist, wir werden es rauskriegen. Wir wissen, Gregstone plant etwas, wobei wir ihn gestört haben. Und auch der Junge, Ramirez, reagierte so nervös. Schade, der Mexikaner machte einen sympathischen Eindruck. Ist euch aufgefallen, wie er gesprungen ist, als Gregstone seinen Joystick verloren hat? Klar, der Doktor sagte nur aufheben und schon sprang sein Schoßhündchen herbei. Ja, der Doktor scheint ihn richtig in der Hand zu haben. Ja, aber vielleicht können wir ja Ramirez überzeugen, dass wir nichts gegen Gregstone im Schilde führen. Ja, ich meine, tun wir auch nicht. Aber wie sollen wir an Ramirez drankommen? Wir müssen ihn alleine treffen. Und wir müssen uns dringend umsehen. Mich würde zum Beispiel interessieren, wo diese Reifenspur hinführt. Vielleicht ist es hier ein unterirdischer Verladeplatz oder so. Die Reifenspur! Klar, gut, dass du darauf hinweist. Dieses Beben vorhin. Das klang wie ein... Wie ein Triebwerk, wie ein Düsentriebwerk. Und die Reifenspur, das könnte doch der Abdruck eines Flugzeugreifens sein. Das Flugzeug, das wir heute in der Wüste gesehen haben. Ja. Ein schlechter Gedanke. Das war eh so ein seltsames Flugzeug. So dick, grau und dreieckig. Um Bobs Vermutung zu beweisen, müssen wir nach draußen gelangen. Denn wenn es ein Flugzeug ist, dann sind es drei Reifenspuren und nicht zwei wie bei einem LKW. Genau. Hört ihr das? Die hocken gegenüber in dem anderen Zimmer. Komm zur Tür. Ja. Nachdem und die Chinesen ebenfalls den Fluss eines Satelliten. Sie hören gerade Nachrichten. Die internationale Krise zu. Nein, der Versuch ist optimal verlaufen. Sollen wir die drei nicht besser woanders hinbringen? Nein, die können da nicht raus. Was ist mit der Luke zu den Grubengängen? Ramirez, die ist verschlossen. Außerdem ist es ein Labyrinth. Abgesehen davon, dass die Gänge einsturzgefährdet sind. Da graben sie sich ihr eigenes Grab. Sollen sie doch reingehen? Dann sind wir das Detektivproblem auf ganz galante Weise los. Mensch, habt ihr das gehört? Hier gibt es Grubengänge. Aber die sind einsturzgefährdet. Wenn man da reingeht, betritt man sein eigenes Grab. Immer mit der Ruhe. Eins scheint jedenfalls klar. Von diesem Zimmer aus muss es einen Zugang zu dem Bergwerk geben. Wir sollten den Einstieg auf alle Fälle suchen. Also wenn hier eine Geheimtür ist, dann wohl unterm Papierstapel. Richtig. Räumen wir ihn mal zur Seite. Hier ist eine Ritze. Tatsächlich. Eine Klappe im Boden. Na, verschlossen. Dein Einbruchswerkzeug könnten wir nun doch ganz gut gebrauchen, Peter. Ich wüsste nicht wozu. Ihr habt's doch gehört. Die Gänge sind einsturzgefährdet. Sich da reinzuwagen wäre unser sicherer Tod. Sollen wir hier verdursten? Los, mach schon. Na schön. So. Am besten einer von uns steigt runter und sucht den Weg. Warum sollen wir nicht gleich alle abhauen? Mich kriegt ihr da nicht rein. Ehe ich verschüttet werde und grausamer Sticke, halte ich es lieber hier noch eine Weile aus. Im Grunde hat Peter recht. Vermutlich sind die Stollen echt gefährlich. Aber einer muss runter und die Lage erkunden. Die anderen warten hier, um zu helfen, falls was passiert. Na dann viel Spaß. Ich stehe für diese Operation nicht zur Verfügung. Aber das ist doch dein Job. Wo steht das? Ja, nirgends. Aber... Siehst du? Aber in solchen Situationen holst du oft genug die Kohlen aus dem Feuer. Heute habe ich leider einen Krampf im Fuß. Ja, ich auch. Ach, ihr Schlappschwänze. Na gut, dann... Dann? Dann geh eben... Eben wer? Justus, du? Ach Quatsch, Bob, geh du. Nein! Du hattest die Idee mit dem Flugzeug gehabt. Ja, und dafür werde ich jetzt bestraft, oder was? Du darfst deine Theorie halt selbst überprüfen. Sehr nett, Justus, aber vielen Dank. Bob, mach schon. Ich bin zu dick. Verdammt. Das ist ja eine tolle Auswahl. Na also, Bob. Aber nur, wenn ich die Taschenlampe bekomme. Klar, Bob. Und nur, wenn ihr mich auch wieder ausbuddelt. Logisch, Bob. Und wenn nächstes Mal wieder einer von euch dran ist. Natürlich, Bob. Ah, Mann. Na gut. Und tut mir einen Gefallen. Noch einen? Knüllt einen großen Haufen Papier aufs Bett und zieht die Decke drüber, sodass Butch denkt, ich würde da liegen. Und schlaf. Gute Idee. Das machen wir. Ja. Noch etwas. Ich bekomme eine Extra-Ration Wasser. Das hatte ich befürchtet. Muss das sein? Bitteschön, Bob. Ah, danke. Also dann, Sportsfreunde. Die Taschenlampe. Da. Nun troll dich schon. Hopp. Ja. So. Ist nicht tief. Ungefähr 2 Meter, würde ich mal sagen. Dann mal hinein in die gute Stube. Ah. Dunkler Gang. Ah. Ja, ziemlich alt und bröselig. Und staubig. Okay, viel Glück. Und pass auf dich auf, ja? Na, danke für den hilfreichen Ratschlag. Hätte von meiner Mutter sein können. Vergesst nicht, holt mich hier raus, wenn was passiert. Na klar. Wir sollten Bobs Pritsche auspolstern und so tun, als würden wir schlafen. Es geht wieder los. Das Summen, es ist wieder da. Verdammt! Ausgerechnet jetzt. Bob ist in den Stollen. Und Schwingungen von dieser Stärke können durchaus einen unterirdischen Erdrutsch auslösen. Nachdem Bob in den Stollen gesprungen war, begann er sich durch den Gang zu tasten. Nach einiger Zeit entdeckte er eine Stahltür. Bob war nicht weit gekommen, als er erschrocken innehielt. Er hatte ein Glasfenster erreicht. Mit dem Rücken zu ihm saß dahinter Dr. Gregstone und tippte wild auf der Tastatur eines Computers. Bob erkannte den Schriftzug auf dem Bildschirm. Master of the Universe. Diese Bezeichnung stammte aus dem Computerspiel, von dem er Justus und Peter berichtet hatte. Gregstone spielt also auch dieses Spiel. Der Doktor war auf einer ganz hohen Ebene. Das Zeichen, das da aufblinkte, war die Raketen- und Raumschiffebene. Von hier aus war die Erde unter Kontrolle. Jetzt folgte nur noch die Beherrschung des Weltalls. Bob ging weiter. Nach einiger Zeit gelangte er in eine zweite Glaswand. Und was er nun sah, erstaunte ihn noch weit mehr. Erschrocken, aber auch fasziniert, starrte Bob in eine Halle, in deren Mitte das silbrig-graue Flugzeug stand. Auf dem hinteren Leitwerk entdeckte Bob einen Schriftzug. Masterplane. Was er vor sich hatte, war kein normales Flugzeug. Es war ein Space Shuttle. Dann begann das Summen wieder. Es klang inzwischen eher nach einer Maschine als nach einem Düsentriebwerk und die rüttelnde Kraft des Lärms überraschte Bob. Masterplane schien sich losreißen zu wollen, zerrte an seiner Halterung, doch die Stahlklammern gaben es nicht frei. Hände hoch! Mach schon, Hände hoch! Hey, bleib stehen! Stehen bleiben! Ich darf dich nicht laufen lassen! Bleib sofort stehen! Ich schieße! Verdammt! Ich komme hier nicht durch! Ich schieße, Ramirez! Ah! Hilfe! Ich werde verschüttet! Verdammt! Wenn ich ihm nicht helfe, dann stirbt er! Ich muss zurück. Fass meine Hand, Ramirez! Spann die Muskeln an! Sonst kugel ich dir die Arme aus! Komm schon! Oh, verdammt! Das war knapp! Danke! Ah! Mein Bein! Oh, geht's? Gebrochen ist, glaube ich, nichts. Entschuldigung, ich wollte nicht schießen. Das war ein Versehen. Ich danke dir jedenfalls. Außer Greg hat mir noch niemand geholfen. Oh. Ja, Ramirez, jetzt müssen wir auf alle Fälle zusammenhalten. Verstehst du? Hoffentlich reicht die Luft. Sprechen wir von etwas anderem. Warum habt ihr denn den Antrieb des Raumschiffs gestartet? Vermutlich ist der Stollen durch die Erschütterung eingestürzt. Probeläufe. Ein neuer Spezialantrieb. Einfach genial. Greg hat ihn entwickelt. Probeläufe? Wie funktioniert das? Es ist ein neues Startverfahren. Das Raumschiff wird durch Magnetfelder herausgeschleudert und erst draußen startet das Raketentriebwerk. Ja. So kann man auf große Feststoffraketen verzichten und das Fluggerät kleiner bauen. Ach so. Sag mal, kennst du dich gut aus in den Gängen? Überhaupt nicht. Es sind Goldgräberstollen. Aber die meisten haben kaum etwas gefunden. Außer den eigenen Tod. Vor allem durch Erdrutsche. Finde ich gar nicht witzig. Und oben diese neu gebauten Gänge? Was ist das denn für eine Anlage? Weißt du das nicht? Ich denke, ihr sollt uns ausspionieren. Nein. Im Ernst, Ramirez, Dr. Gregstone verdächtigt uns ohne Grund. Wir sind wirklich zufällig hier. Ja gut, aber jetzt sind wir natürlich neugierig geworden. Hat der Doktor diese unterirdische Abschussbasis gebaut? No. Die NASA hat hier alles installiert. NASA? Dieser Berg schien ihnen geeignet. Weit ab, fern in der Wüste. Genau das Richtige für ein geheimes Projekt. Aha. Aber dann kam eine andere Regierung und es gab kein Interesse mehr dafür. Und man hat alles verlassen. Und Gregstone wusste davon? Er hat damals mitgearbeitet. Ach, der ist auch bei der NASA? Er war. Ach, du bist eindeutig zu neugierig. Und jetzt ist er nicht mehr dabei. Hat er noch Kontakt zu den alten Kollegen? Nicht mehr. Die wollen von ihm schon lange nichts mehr wissen. Na, kein Wunder. Irgendwie verdirbte sich Dr. Gregstone mit allen. Außer mit mir. Wann wird man dich vermissen? Ich hoffe bald. Greg wird Butch losschicken, um mich zu suchen. Ihm wird auffallen, dass die Stalltür im Gang nur angelehnt ist und den Koffer finden, den ich fallen lassen habe. Er wird daraus schließen, dass ich in die Gänge verschwunden bin. Butch wird dir nichts tun. Schließlich hast du mich gerettet. Ja, was meinst du, wie viel Zeit inzwischen vergangen ist? Bist du auch so müde? Ach, ein bisschen schon. Aber sag mal, wie bist du überhaupt in die Stollen gekommen? Durch die Bodenluke. Eigentlich habe ich einen Weg nach draußen gesucht. Stattdessen bin ich dann in eurer Anlage gelandet. Sag mal, ist eigentlich außer euch sonst noch jemand hier auf dem Gelände? Nein, nur Greg, Butch und ich. Und Butch? Hat der Doktor auch von der NASA mitgebracht, oder was? Ja, er war dort für die EDV zuständig. Für die EDV. Verstehe. Nun setzt der Doktor seine Experimente auf eigene Rechnung fort. Lass ihn endlich in Ruhe. Er ist genial. Na, wenn er so klug ist, dann hätte er doch bei der NASA bleiben können. Die haben nur seine Arbeit behindert. Die sind viel zu stur für so einen genialen Mann. Menschen, die unschuldige Jungen mit Waffen bedrohen und einsperren, sind ganz bestimmt nicht sauber. Sag mal, Ramirez, warum rennst du diesem Typen eigentlich so ergeben hinterher? Ach, was verstehst du schon davon? Er hat mich gerettet. Ich bin von Mexiko illegal über die Grenze gekommen. Eine Armeestreife hat mich aufgegabelt und in ihr Quartier gebracht. Dort hat mich Greg entdeckt und gemerkt, dass ich ein Computerfreak bin. Also hat man mich bei ihm gelassen, auch ohne Aufenthaltserlaubnis. Und als man mich rausschmeißen wollte, als sie Greg gefeuert haben, hat er mich adoptiert. So konnte ich in Amerika bleiben. Und so hatte er dich in der Hand. Und aus der frisst du noch heute, Ramirez. Naja, ein wenig hast du recht. Manchmal kommandiert er ganz schön herum. Na siehst du, der Shuttle. Was für ein Geheimnis hat er eigentlich? Und wer fliegt das Ding? Der Doktor? Ich fliege es. Was? Greg hat die Erde noch nie verlassen. Ich bereits einmal. Es war wunderbar. Und was ist die Mission des Fluges? Welchen Auftrag hat er? Das ist Gregs Geheimnis. Ramirez, wir kommen hier vielleicht nie mehr lebend raus. Und du sagst mir trotzdem nicht, was Gregstone hier treibt? Fängst du schon wieder an? Was warst du doch für ein netter Typ, als du mich vorhin gerettet hast. Sei mal still. Hörst du das? Sie suchen uns, Ramirez. Hilfe kommt! Hoffentlich sind es Justus und Peter. Dann nimmt alles ein gutes Ende. Wir müssen runter, sofort. Bob befindet sich vielleicht in Gefahr. Es hängt bestimmt mit dem Summen zusammen. Die Gänge sind ja nicht die stabilsten. Dann komm. Keine Ahnung, wohin wir gehen sollen. Ist ja ein richtiges Labyrinth hier. Wir sehen einfach mal, wie weit wir kommen. Da klopft jemand. Stimmt. Es kommt von dort. Vorsicht! Das ist nicht Bob. So stark leuchtet seine Taschenlampe nicht. Es ist der verrückte Doktor. Und sein ewiger Begleiter. Der Mann mit dem geringen Wortschatz. Anscheinend löst er gerade wieder ein Problem, Just. Beeil dich, Butch! Ein Problem. Ein Glück, dass ich den Koffer gefunden habe. Sonst hätten wir nie was gemerkt. Nun grab schon, Butch. Und wer hat die offenstehende Stalltür entdeckt? Ich natürlich! Jawohl, Sie natürlich, Dr. Gregstone. Sonst hätten wir die Unfallstelle nie gefunden. Rede nicht, grabe! Hast du den Koffer in den Vorbereitungsraum gebracht? Nun ja, nicht ganz. Ich bin nur bis zum Abstellraum gekommen. Dann haben Sie mich doch wieder gerufen, Doktor. Na gut, grabe, Butch. Ramirez muss hier raus und zwar sofort, sonst geht alles schief. Wer soll den Koffer denn hochbringen? Kein Problem, ich bin gleich durch. Das sagst du schon seit Stunden! Ob Bob da drin steckt? Er hat nur von Ramirez geredet. Ramirez! Ramirez! Bist du da drin, Ramirez? Ramirez! Er ist hier, Gregstone. Was hast du hier zu suchen? Und wo ist Ramirez? Ich sagte bereits. Schweig! Wenn wir ihm nur helfen könnten. Aber wenn wir jetzt auftauchen, dreht Gregstone völlig durch. Da kommt Ramirez. Was ist passiert? Steckt dieser Kerl dahinter? Nein, es war meine Schuld. Aber gebrochen ist, glaube ich, nichts. Ah, du kannst meinen Auftrag also ausführen. Das ist Ihnen wohl am wichtigsten. Sie denken nur an Ihren Erfolg. Wie es Ramirez geht, ist Ihnen doch völlig egal. Halt die Klappe! Los, Batsch! Schieb dieses Großmaul weg! Kein Problem, Sir. Eine Stahltür. Sie sind am Ausgang angekommen. Könnte etwas Öl gebrauchen, das alte Ding. Komm. Sollen wir das Risiko eingehen, dass man uns hört? Also alleine möchte ich nicht in die Höhle des Löwen. Natürlich. Die Truppe ist schon weitergezogen. Ich spüre, sie sind ganz nah dran an einem Geheimnis um den sonnenden Berg. Bob vermutlich sogar noch näher. Na dann komm. Was sind das für Kisten? Komisch. Das sind Firmen, von denen ich noch nie was gehört habe. Aber das da ist eine Computerfirma. Die stellen Chips her. Wie hängt das alles zusammen, Justus? Ich weiß nicht. Aber Bob hat bestimmt schon mehr herausbekommen. Hey, da ist ja der geheimnisvolle Koffer, von dem Gregstone gesprochen hat. Mensch, Just, Sie haben ihn stehen lassen. So viel Glück darf es doch gar nicht geben. Er ist erstaunlich leicht. Und er hat ein Zahlenschloss. Kombinieren wir doch mal. Vielleicht kommen wir ja drauf. 4 Ziffern. Was ist los, Just? Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier nicht allein sind. Nicht alleine? Aber, Achtung, Kartons! Jetzt sitzen sie in der Falle, die Ratten! Los, kommt raus, damit Batsch euch in Empfang nehmen kann. Euer Ausflug ist beendet. Nach einer Weile erreichten sie einen anderen Raum. Bob saß auf dem Boden, an Füßen und Händen gefesselt, bewacht von Ramirez. Als Justus seinen Blick weiterschweifen ließ, erspähte er durch ein massives Glasfenster den auf seinen Einsatz wartenden Space Shuttle. Aber das ist ja... Ja, hier seht ihr mein Schmuckstück, mein Kind. Ihr wart doch die ganze Zeit scharf darauf, aber jetzt nützt es euch nichts mehr. Los, es geht, keine Zeit zu verlieren. Sollen sie etwa hier im Vorbereitungsraum bleiben? Ja, du bewachst sie und ziehst dich dabei um. Du fliegst wie geplant. Alles klar? Mein Bein schmerzt noch immer, aber es müsste klappen. Batsch bereitet Masterplan zum Start vor. Ich setze mich schon mal an den Flugcomputer für den Checkup. Ramirez, wenn die Ratten hier Ärger machen, rufst du mich. Dann mache ich kurzen Prozess. Wieso haben sie euch erwischt? Ich hatte gehofft, dass ihr mich befreit. Gregstone hat in seine Falle gestellt. Ist ein gefährlicher Gegner. Sämtliche Dummheit hat ja auch Batsch gepachtet. Bob, erzähl uns lieber, was du rausgefunden hast. Bob berichtete in Kurzform, was er erlebt hatte. Transporter, dieses Flugzeug. Das erklärt auch die dunkle Farbe. Es muss ein Spezialmaterial sein, das auf dem Radarschirm nicht zu erkennen ist. Was ist denn los, Bob? Leise! Leute! Ich glaube, ich bekomme meine Fesseln auf. Batsch hat sie etwas eilig zusammengezogen. Schaut! Batsch verschwindet im Raumgleiter. Nun kommt er wieder raus. Aber den Koffer hat er drin gelassen. Hast du eine Ahnung, was in dem Koffer ist, Bob? Ramirez hat nichts verraten. Alles klar, Ramirez? Sind die Detektive brav? Ja, alles okay, Doktor. Gut, noch 15 Minuten bis zum Start. Ich schalte um auf Computertimer. Jetzt 10 Minuten, 52 Sekunden. Ihr drei, rührt euch bloß nicht von der Stelle. Wo ist Ramirez denn hin? Aufs Klo. Vermutlich will er vor seinem Flug nochmal die Blase leeren. Ist auch besser so. Sonst passiert das alles beim Start. Ich hab meine Fesseln auf. Oh, wunderbar, Bob. Schieb den Stuhl da unter die Klinke von der Toilettentür. Dann kann Ramirez nicht raus. Alles klar. Ja, und jetzt bind uns mal los. Ja. Sag mal, was hat denn dieser Botsch für eine Kraft? Die gehen ja gar nicht auf. Ramirez, los geht's. Begib dich unverzüglich ins Raumschiff. Wenn Ramirez nicht auftaucht, wird Gregson in wenigen Sekunden in der Tür stehen. Bob, es gibt nur eine Chance. Du gehst, verstehst du? Zieh den Raumanzug an. Durch den verspiegelten Helm wird Gregson dich nicht erkennen. Und für Ramirez halten, es ist ganz einfach. Du gehst in Masterplan. Was? Na los, mach schon. Immer ich. Du holst den Koffer. Uns bekommst du jetzt sowieso nicht mehr frei. So. Ja. Und dann, wenn ich den Koffer habe, wie geht's denn dann weiter? Bis dahin hat Batsch euch doch längst zu Hamburgern verarbeitet. Wenn der überhaupt so schnell da ist. Du brauchst doch höchstens 3-4 Minuten. Vielleicht ändern sich die Machtverhältnisse, wenn wir den Koffer haben. Und ich soll mit dem Koffer einfach so rausmarschieren, oder wie? Du sagst halt, du müsstest nochmal auf die Toilette. Oder mit dem Koffer würde was nicht stimmen. Irgendwas wird dir schon einfallen. Hey, was soll das? Lasst mich raus. Ramirez, wo bleibst du? Soll ich dir Beine machen? Hey. Gregson wird misstrauisch, wenn Ramirez nicht gleich kommt. Ja, okay. 13 Minuten. Ich komme! So, dann noch den... Vergiss die Box nicht, die Ramirez gepackt hat. Sonst fliegt unser Schwindel gleich auf. Ja. Wünscht mir Glück, Kollegen. Na, da bist du ja, Ramirez. Los, beeile dich. Batsch hat noch ein paar kleine Probleme gefunden, aber dürfte gleich mit einem fertig sein. Du weißt ja, was er von Problemen hält. Ja, Greg. Ich weiß. Es gibt für ihn keine. Und denk daran, den Koffer festzuschnallen. Guten Flug. Halt! Warte! Bleib stehen! Ja? Hier, deine Codekarte. Ramirez, du bist ein bisschen unkonzentriert. Ohne die kommst du doch gar nicht durch die Tür. Ach ja, danke. Es ist wegen dieser Detektive. Da habe ich die Karte ganz vergessen. Seid ihr noch da? Bob, lass mich sofort hier raus. Was habt ihr bloß gemacht? Ihr gefährdet alles. Justus, die Eingangsluke von Masterplane schließt sich. Bob ist gefangen. Auch das noch. Dr. Gregson denkt ja, dass Ramirez im Flugzeug ist. Wenn er seinen Irrtum nicht merkt, wird der Masterplane starten. Aber das darf auf gar keinen Fall passieren. Wie soll Bob das Ding da bedienen? Es wäre sein sicherer Tod. 11 Minuten. Er muss Greg durchfunken, dass wir ihn getäuscht haben und dass er nicht Ramirez ist. Hoffentlich tut er das. Jetzt will nur noch, dass Ramirez rauskommt und uns weiteren Ärger bereitet. Ja, wo ist Bob? Mein Gott, was habt ihr bloß angerichtet? Bob ist im Masterplane. Mein Gott! Greg! Hallo, Greg! Hier ist Ramirez. Ja? Greg, die Jungs haben mich reingelegt. Ich war im Klo eingesperrt. Und nun ist Bob im Raumschiff. Ich weiß, Ramirez. Ich glaube, unser Freund ist bereits ganz schön am Schwitzen. Aber Greg, wie meinst du das? Woher weißt du? Ramirez schneidet den anderen beiden die Fußfesseln durch und führe sie zu mir. Ich werde sie nicht mehr aus den Augen lassen. Und Bob? Befolge meine Befehle, Ramirez. Willkommen, Freunde. Ich habe euch ja gewarnt. Hier wird mein Spiel gespielt, nicht das eure. Nehmt Platz, liebe Gäste. Von hier aus könnt ihr den Flug gut verfolgen. Aber das ist doch Wahnsinn, Doktor. Sie blöffen doch. Oder wollen Sie Bob wirklich in den Weltraum schießen? Das kann doch nicht Ihre Absicht sein. Aber Greg, wir müssen den Start sofort abbrechen. Oder ich kann ja ebenfalls noch rein in den Shuttle. Setz dich neben die zwei Ratten da. Du hast genug Mist gebaut, Ramirez. Tja, und euer Detektiv da draußen hat von alledem keine Ahnung. Ja. Hallo Ramirez, kannst du mich hören? Ja, hier Ramirez. Greg, warum hast du das Schott geschlossen? Na Ramirez, mit offener Tür wirst du doch nicht fliegen wollen. Bob, er weiß alles! Sofort ließ Greg Stone die Sprechtaste los und sprang auf. Dabei fiel der Joystick, mit dem er immer spielte, zu Boden und rollte auf Peter zu. Na! Ich habe hier das Kommando. Nur ich. Nächstes Mal stopfe ich dir das Maul. In Ordnung, Doktor. Greg? Ja? Greg, können wir den Start nicht verschieben? Mir ist nämlich schlecht. Das macht nichts. Das ist normal. Greg? Ja? Also, ich muss noch einmal auf die Toilette. Zu spät, Ramirez. Heb's dir auf, wenn du zurückkommst. Dauert ja nicht lange. Hoffentlich. Greg? Mr. Greg Stone? Ja? Ich bin nicht Ramirez. Ich bin Bob. Ich habe mich anstelle von Ramirez reingeschlichen. Ich weiß. Sie wissen was? Ich weiß, dass du Bob bist. Willst du deine Freunde mal sehen und soll ich dir zeigen, wie es im Vorbereitungsraum aussieht? War richtig spannend, euch zuzuschauen. Mr. Greg Stone, ich will hier raus. Nicht doch, Bob. Wir spielen mein Spiel. Ich schlage dir ein Abkommen vor. Einen Pakt mit Greg Stone. Falls du nicht darauf eingehst, wird es ein tödlicher Pakt für dich. Ich verstehe nicht ganz. Du wirst fliegen, nicht Ramirez. Wenn du auf meinen Pakt nicht eingehst, wirst du den Start nicht überleben. Ja, aber ich kann das Gerät doch unmöglich bedienen. Brauchst du nicht, sei unbesorgt. Ich steuere alles von hier, per Computer. Das Einzige, was du tun musst, ist meinen Anweisungen zu folgen. Vor allem reparierst du oben meinen kleinen Satelliten, weil ich das von hier aus nicht kann. Da sind ein paar Handgriffe vor Ort notwendig und dann kommst du wieder heil zurück zur Basis 1. Zu Basis 1? Zu Mutter Erde. Vielleicht. Vielleicht was? Es gab doch keine Probleme? Ganz im Gegenteil. Alles absolut bestens. Was meintest du mit vielleicht, Greg? Wieso kommt Bob nur vielleicht heil runter? Du weißt doch, dass mein Satellit repariert werden muss. Was ich dir noch nicht genau erklären konnte, ist, dass der Laser ausgetauscht werden muss. Beziehungsweise der Computerchip, der ihn steuert. Die Laserkanone ist kaputt? Ja, sie ballert wild in der Gegend herum. Dann könnte sie ja auch Masterplane treffen und abschießen. Natürlich. Und du hättest mich da trotzdem hochgeschickt? Hättest, was soll das? Jetzt ist doch alles anders. Dank meiner Intelligenz fliegt jetzt eben Bob. Du bist hier in Sicherheit, dir kann nichts passieren. Du hättest mein Leben riskiert für deine Idee. Und nun setzt du Bobs Leben aufs Spiel. Selbst wenn er den Start heil übersteht, die Laserkanone da oben gibt ihm doch den Rest. Auf welcher Seite stehst du, Ramirez? Du bist doch nicht halb so schlau wie ich. Bob hat mir das Leben gerettet. Masterplane darf nicht starten. Hier geblieben, Ramirez. Fessle ihn, los! Oder macht dir das vielleicht irgendwelche Probleme? Nein, Mr. Greg Stone. Kein Problem, Sir. Da wärst du wohl nur zu gerne rangekommen, Ramirez. Der Knopf, der den Start abbricht. Der magische Knopf. Aber so leid es mir tut, keiner wird ihn drücken. Justus. Joystick. Ja, ich versuche ihn abzulenken. Sie haben noch etwas vergessen, Dr. Greg Stone. Was hast du zu melden? Vielleicht sollten Sie Bob noch erklären, wie er den Koffer aufbekommt. Ich nehme an, er braucht den Inhalt zur Reparatur des Satelliten. So ist es, aber ich kann ihm die Zahlenfolge auch später noch geben. Sie kennen Bob nicht. Bei Zahlenschlössern ist er verdammt ungeschickt. Also, Bob, hörst du mir zu? Dein Freund sagt, du hast Probleme mit Zahlenschlössern. Ich hoffe sehr für dich, dass du den Koffer ruckzuck aufhast. 2054. Okay, wie war nochmal die Nummer? Peter streckte sich und bekam den Joystick zwischen die Füße. Dann nahm er die Beine in die Hocke und drehte sich zu Justus, der rechtzeitig zur Seite gerückt war. Es geht da vor sich! Meine Beine tun weh, ich muss sie strecken. Was soll da dein Freund im Raumschiff sagen? Er muss in einer viel ungemütlicheren Position sitzen. Also jammere nicht. Verdammt, das Schloss klemmt! Das kann doch nicht wahr sein, bist du so ein Trottel oder tust du nur so? Ich hab's, Doktor. Ich hab's. Na also. Aber das ist keine Basis für unsere Zusammenarbeit, mein Freund. Wenn du so weitermachst, sind die letzten Minuten deines Lebens gezählt. Ist gut, Sir. Na also. Und nun heißt es konzentriert arbeiten. Schaffst du es? Ich hoffe schon. Wenn du frei bist, brauchst du nur den roten Knopf zu drücken. Dann ist der Start sofort abgebrochen. Haltet die Klappe! So, Bob. Prüf bitte, ob die Gurte richtig sitzen. Immerhin musst du mehr als 3G aushalten und ich brauche dich noch da oben. Danke für die Fürsorge. Aber was zur Hölle sind 3G? Das ist die Kraft, mit der man in den Sitz gepresst wird. 3G ist dreimal das Gewicht, das du auf der Erde hast, Bob. Soll ich ihm einen Knebel verpassen? Beim nächsten Mal hau ihm einfach eine rein, sodass er keine Probleme mehr macht. Aber gerne. 3 Minuten. Wie lange bin ich unterwegs? Ich meine, wie lange dauert es bis in die Schwerelosigkeit? Keine 10 Minuten. Dann bist du in der Umlaufbahn und dann dauert's noch eine Zeit lang, bis du zu meinem Satelliten kommst. Dr. Gregstone? Ja. Ich habe eine Bitte, Sir. Ich möchte gerne in meinen letzten Minuten hier auf der Erde meine Freunde sehen. Spricht nichts dagegen. Danke, Doktor. Perfekt. Keine Ursache. Du siehst, ich bin ein freundlicher Mensch. Was ist eigentlich mit den vielen Knöpfen und Reglern? Sie sagen doch, dass der Computer alles steuert. Die funktionieren nur im Notfall. Du musst bloß den direkten Anflug zum Satelliten per Hand übernehmen. Aber das kennst du ja bereits von deinen Computerspielen. Woher wissen Sie von meinen Computerspielen? Ich weiß mehr, als du denkst, Bob. Okay. Mr. Gregstone, das Ganze ist doch so eine Art Geheimflug, nicht wahr? Sehen uns die amerikanischen Militärs nicht auf ihren Radarschirm? Doch nicht bei einer Gregstone-Erfindung. Die GG Company hat unter meiner Mitarbeit die Tarnkappenlegierung für Militärflugzeuge entwickelt. Masterplane trägt eine Spezialbeschichtung, die die Flugzeuge für Radargeräte unsichtbar macht. Wie übrigens auch mein kleiner Satellit. Bob schwieg. Satellit? Raumschiff? Computer? Laserkanone? Das waren doch auch Stichworte des Computerspiels. Und dann die Nummernkombination des Zahlenschlosses. Plötzlich wusste er, woher sie ihm bekannt vorkam. 2054. 2054. Das war das Jahr, an dem im Spiel die Herrschaft über das Universum begann. Mr. Gregstone, Sie kennen doch sicher das Computerspiel Master of the Universe. Ja, und du kennst es auch. Na, woher wissen Sie das? Ich habe die Internetadresse in deiner Brieftasche gefunden und deswegen seid ihr hier. Ihr wollt meine Pläne durchkreuzen. Ihre Intelligenz hat Ihnen einen Streich gespielt. Oder Ihr Verfolgungswahn. Wir sind nicht wegen Master of the Universe hier. Dass ich Mitspieler bin, ist reiner Zufall. Das soll ich dir glauben? Euch hat doch bestimmt der Geheimdienst beauftragt, falls sie selbst nicht weiterkam. Dem Geheimdienst sind meine Ideen schon lange suspekt. 60 Sekunden. Gregstone, ich glaube, Sie selbst sind Mr. Universe. Sie haben das ganze Spiel entwickelt. Es ist meins, ja. Ich gratuliere dir zu dieser Erkenntnis. Master of the Universe, eine typische Gregstone-Erfindung. Eben spitze. Mr. Gregstone, Master of the Universe ist kein Spiel, sondern ernst. Ihr Satellit ist ein Killer-Satellit, der an das Internetspiel angeschlossen ist. Na, du bist ein schlaues Kerlchen, Bob. Wer die höchste Ebene des Spiels erreicht, bedient die echte Laserkanone des Satelliten. Und schießt auf echte Flugzeuge und Satelliten. Verdammt, das ist Realität! Ja, das ist Realität. Oder doch Spiel? Es wird fantastisch. Eine neue Wirklichkeit. Ich habe den Satelliten nach oben gebracht. Alles miteinander vernetzt. Die Daten fließen bereits. 2 Spieler sind schon eine Ebene unter ihm angekommen. Und ausgerechnet jetzt macht der Laser nicht mehr mit. Sie sind verrückt, Mr. Gregstone! Justus Fessel gab nach. Endlich riss das Seil. Augenblicklich stürzte er nach vorne, wollte an Gregstone vorbei. Doch er hatte Gregstone unterschätzt. Schlangengleich glitt der Doktor vom Stuhl, hob diesen an und stieß ihn Justus wuchtig entgegen. Der rote Knopf war kaum mehr 2 Meter entfernt. Da gelang es Justus, sich loszureißen. Mit einem für sein Gewicht erstaunlichen Sprung hechtete er auf den Tisch zu und streckte sich nach dem blinkenden Knopf. Zu spät! Oh nein! Bob. Ich bin zu klug für euch. Wie ihr dasteht, ihr seht aus, als hättet ihr gerade die größte Niederlage eures Lebens eingesteckt. Und das Schönste, es ist wahr. Sie sind verrückt, Gregstone. Butch. Der Doktor ist verrückt. Er ist krank. Größenwahn gepaart mit Machttrieb. Wenn Sie noch weiter zu ihm halten, wird Sie das teuer zu stehen kommen. Butch, Sie sind doch ein vernünftiger Mensch. Es stimmt, Butch. Binde mir die Fesseln los. Wenn du zu Greg hältst, wirst du große Probleme bekommen. Gib zu, das haben wir doch alles nicht gewusst. Vertrauen Sie Ramirez. Ich weiß nicht. Herr mit dem Gewehr, Butch! Mr. Gregstone, was soll das? Fessle sie! Los, fessle sie, du Blödmann! Sie sind dumm, Gregstone. Strohdumm. Ich bin 100-mal schlauer als Sie. Sag das nochmal! Sie sind strohdumm. Entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, aber ich muss den Zustand in Ihrem Gehirn ja wenigstens annähernd treffend beschreiben. Sir, ich habe Ihnen noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Wir haben die Computerchipplatte ausgetauscht. Welche Chipplatte? Ja, die im Koffer, den Bob zum Satelliten bringen soll. Das kann nicht sein! Ja doch, das war noch nicht mal schwer. Wir haben die Nummer des Kofferschlosses per Zufall rausgefunden. Wissen Sie, 2054, das ist auch der Code für Ihre Sicherungstüren in den Gängen. Und als Sie dann Peter und mir die Falle mit dem Koffer gestellt haben, habe ich die Kombination einfach ausprobiert und der Koffer ging auf. Haben Sie das nicht bemerkt? Das war Ihr Fehler. Nun kann Bob den Satelliten gar nicht mehr reparieren. Es ist alles umsonst, Doktor. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Wo wollt ihr denn den falschen Chip herhaben? Bob hat den Koffer doch geöffnet und es sah alles ganz vollständig aus. Der Abstellraum, Sir, als sie die Kisten auf uns geworfen haben. Zum Teil waren es Kisten der Herstellerfirma. Eine ging auf und da habe ich mir einen der Chips gegriffen. Und wo ist die richtige Platte, Justus? Hier hinten in meiner Tasche, Sir. Wenn Sie sich bitte herbegeben und überzeugen wollen... Aber haltet die Hände oben! Natürlich. Achtung, Mr. Gregstone, der Kontrollschirm! Waffe weg! Schön hier geblieben, Gregstone! Ramirez, sag Butch, dass er Gregstone zusammenbinden soll. Auf dich hört er. Fessle Gregstone, Butch. Aber ordentlich. Kein Problem. Sie haben verloren, Gregstone. Und wissen Sie was? Sie haben alles nur Ihrem Verfolgungswahn zu verdanken. Sie haben so viel herumkombiniert und unseren Besuch für Absicht gehalten. So haben Sie sich selbst eine Falle gestellt. Verflucht! Aber möglicherweise endet die Geschichte für Sie weniger tragisch als für uns. Sie verlieren nur einen Satelliten. Wir verlieren vielleicht unseren Freund! Große Ideen verlangen Ihre Opfer! Noch können Sie etwas tun. Holen Sie Bob wieder heil runter. Das Programm läuft ab wie ein Uhrwerk. Bob pflegt den vorgesehenen Plan. Ja, vielleicht kann ich noch etwas machen, Justus. Ich habe ja an der Programmierung mitgearbeitet. Aber die Startphase können wir nicht abbrechen. Verstehe. Haben wir zurzeit eigentlich Kontakt zu Bob? Ja, nicht in der Startphase. Er wird ohnehin kaum ein Wort herausbekommen, da der Anschub zu stark ist. Aber in 2-3 Minuten könnte sich was tun. Also, eins muss man dir lassen. Dass du die Chipplatten ausgetauscht hast, war ein genialer Einfall. Ich hab sie gar nicht ausgetauscht. Aber das hast du doch gesagt. Pass auf. Als Gregstone Bob den Zahlencode durchgab, bestätigte er nur meine Vermutung. Und dieser Zusammenhang gab eine für Gregstone glaubwürdige Erklärung dafür ab, dass wir den Code durch Zufall hätten finden können. Tja, und das mit den Computerplatten? Nun, ich hab im Abstellraum Kisten mit der Aufschrift einer Computerfirma gesehen. Also habe ich mir das schnell so zurechtgelegt. Es war alles ein Trick, auf den selbst so ein schlauer Mensch wie Mr. Gregstone reingefallen ist. Man muss ihn vorher nur kräftig an seinem wunden Punkt packen. Und der wäre? Die Intelligenz. Wenn man ihn auf dem Kopf zusagt, dass er dumm ist, flippt er aus. Verstehen Sie, Butch? Klar, kein Problem. Butch, du bist ein Totalversager! Mr. Gregstone, so sollten Sie nicht mit mir reden. Ich lasse mir das nicht länger gefallen. Ja, das brauchen Sie auch nicht, Butch. Ich sperre den Doktor jetzt in die Toilette. Jetzt kannst du mal versuchen, mit Bob Kontakt aufzunehmen. Hallo Bob, bitte melden. Hier spricht Justus. Wir haben die Lage hier unten im Griff. Bob, melde dich. Ramirez, warum haben wir eigentlich kein Bild mehr von Bob? Das muss noch mit der Startphase zusammenhängen. Eigentlich sollten Bild und Ton längst wieder da sein. Ach, keine Angst, Justus. Lange kann das nicht mehr dauern. Du hast recht. Keine Hektik. Hallo Bob, melde dich doch! Hier, übernimm als Weiter. Wie weit ist er denn schon, Ramirez? Wenn alles gut gegangen ist, fliegt er jetzt in der Schwerelosigkeit. So meldet es jedenfalls der Computer. Hallo Kollegen, da bin ich wieder. Das meiste von euch da unten habe ich mitbekommen. Bob! Ach Mensch, alter du Junge. Du lebst! Sag schon, alles klar bei dir? Naja, wie gesagt, mir ist mordsübel. Ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Sonst ist eigentlich alles ganz wunderbar. Leute, wie geht's denn jetzt weiter? Du wirst noch auf die Umlaufbahn geschickt. Das gibt nochmal einen richtigen Ruck. Oh, wie lange dauert das denn noch bis zum Satelliten? Und was erwartet mich da? Nichts Gutes. Am besten, du kommst gar nicht in seine Nähe. Wegen der kaputten Laserkanone? Du sagst es, Bob. Sie schießt unkontrolliert in der Gegend rum. Oh mein Gott. So ist es, leider. Und ich weiß noch nicht, wie ich den Shuttle an Gregs Satelliten vorbeilenken soll. Ich versuche mein Bestes. Bob, als wir verschüttet wurden, hast du mich nicht hängen lassen. Und ich tue es auch nicht. Danke, Ramirez, aber du verstehst, dass mich das gerade überhaupt nicht beruhigt. Wie lange habe ich noch Zeit? Bis du da bist? Eine halbe Stunde. Aber beruhige dich, Bob. Ich arbeite daran. Noch so einen Countdown halte ich nicht aus. Nie im Leben. Na, am besten du schaust dir die Erde an. Die muss doch toll aussehen, oder? Ja, das tut sie. Alles blau. Wunderbar. Ich schätze, das da ist der Pazifik. Oh, ein bisschen weit weg, um reinzuspringen. 300 Kilometer. Was habt ihr eigentlich mit Dr. Gregstone gemacht? Er sitzt auf dem Klo. Gefesselt. Klasse. Und habt ihr diesen Muskelprotz gleich mit verschnürt? Butch war so intelligent einzusehen, dass Dr. Gregstone ein Verrückter ist. Ja, ich gratuliere. Moment mal. Was ist? Der Shuttle wurde gerade ziemlich durchgeschüttelt. Du bist auf der Umlaufbahn. Wenn du willst, kannst du dich abschnallen und die Schwerelosigkeit genießen. Bob! Ich glaube, das ist ja... Tatsächlich! Der Satellit hat sich gerade selbst zerstört. Bob, jetzt bist du endgültig vor ihm in Sicherheit. Und runter bekommen wir dich schon irgendwie. Der Laser kann Bob nicht mehr gefährden? No, er hat sich selbst getroffen. Jetzt kann ich den Landeanflug einleiten. In etwa 50 Minuten ist es soweit. Dann ist Bob einmal um die Welt geflogen. Na also, oh, alter Junge, fliegt der Kerl einfach mal so um die Welt. Komm, Peter, hol schon mal eine Cola. Darauf stoßen wir an. Cola geht nicht, aber Limo ist kein Problem. Na dann, nichts wie los, Butch. Kein Problem. Toll, dass ihr schon feiert, während ich noch lange nicht unten bin. Ich hätte auch gern was getrunken. Wir haben noch das Leitungswasser unter den Schlafpritschen. Das heben wir dir auf. Hahaha. Könnt ihr euch getrost? Was ist passiert, Ramirez? Wenn ich das wüsste. Ich denke, du hast alles im Griff. Naja, schief gehen kann immer was. Das Raumschiff kann von Weltraummüll getroffen werden. Weißt du, Teilchen früherer Satelliten. Oder ein Meteorit. Was sagt denn der Computer? Eigentlich scheint alles noch funktionstüchtig zu sein. Ach, der Shuttle ist auf dem Schirm. Kein Alarm. Ich schau mal, ob Gregstone noch reingeschlossen ist. Ich hab da so ein dummes Gefühl. So, die Party kann steigen. Ist irgendwas? Bob meldet sich nicht mehr. Und wir wissen nicht, woran es liegt. Vielleicht hat er ja Probleme. Ach ja? Danke für den Tipp, Butch. Gregstone ist abgehauen. Er hat sich befreit und treibt sich irgendwo herum. Keine Ahnung, wo. Was ist mit Bob? Noch keinen Kontakt. Ob Gregstone dahinter steckt? Zuzutrauen ist dem Doktor alles. Das schon. Aber der Computer ist nur von hier aus bedienbar. Oder vielleicht... Der Computer in der Cafeteria. Da hat er sein Spiel drauf installiert. Master of the Universe. Na dann, nichts wie los. Gib mir das Gewehr, Justus. Wenn der mir nochmal zwischen die Finger kommt. Bob! Ja, Just? Du bist... Alles okay? Na klar, Justus. Prächtig. Ich hatte nur mal Mikro und Bild ausgeschaltet, damit ich endlich in Ruhe den Flug genießen kann. Die Schwerelosigkeit und die Erde. Wenn ich schon mal im Weltraum bin, ne? Du hättest uns Bescheid sagen sollen. Du hast uns tierisch erschreckt. Ich wollte wollt euch auch mal ein bisschen Nervenkitzel gönnen, wo ihr euren dritten Detektiv doch dauernd von einer Katastrophe in die nächste geschickt habt. Ja, Bob, ich entschuldige mich bei dir. Okay, alles klar. Angenommen. Könnt ihr Helden jetzt bitte dafür sorgen, dass ich wieder heile runterkomme? Also, ich find's ja wirklich nett hier oben, aber ich habe keine Lust, nach der Landung das beste Stück auf Onkel Titus Schrottplatz zu werden. Ganz ruhig, Bob. Ich dachte schon, Greg hätte uns noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt kann fast nichts mehr schiefgehen. Wir holen dich schön sachte runter. Die beiden Detektive standen angespannt auf dem trockenen Boden, ein Stück abseits des verfallenen Bindhong-Hauses. Konzentriert suchte Justus mit den Augen den Horizont ab, auf der Suche nach dem Shuttle. Noch nicht zu sehen, wo Gregstone wohl steckt. Hoffentlich hat er nicht noch irgendeine Gemeinheit auf Lager. Ramirez hat sich zum Glück von innen eingeschlossen, sonst würde er bestimmt noch eine böse Überraschung erleben. Ich glaube, das ist Bobs Maschine. Aber wenn Bob nur die Kisteile runterbekommt... auszudenken, wenn jetzt noch etwas schief gehen sollte. Ramirez hilft ihm. Da, schau, er setzt zur Landung an. Die Hinterreifen zuerst. Perfekt! Er hat es geschafft, Peter, er hat es geschafft! Justus! Peter! Bob! Eine Landung ohne Probleme. Ich geh mal den Geländewagen holen. Na, alter Junge, komm, wir stützen dich. Danke. Oh, bist du schwer. Was hast du da oben zugenommen? Ah, ein bisschen hat er uns ja jetzt voraus. Er ist der einzige von uns, der die Erde verlassen hat. In ein paar Jahren bietet das jedes Reisebüro an. Dann machen wir es auch. Ja, aber etwas weniger spontan als ich solltet ihr die Sache schon angehen. Ach, schaut mal, da kommt Ramirez und Patsch. Willkommen zurück auf der Erde, Bob. Ramirez, ich bin durch die Aufregung bestimmt um Jahre gealtert. Eigentlich altert man ja langsamer im Weltraum. Stimmt, Ramirez. Im Weltraum bleibt man jung. Das sogenannte Zwillingsparadox. Einstein hat's herausgefunden. Es liegt an der Geschwindigkeit und darin, dass man das schwere Feld der Erde verlässt. Tja, Bob, also, du hast die Erde umrundet, das war alles etwa... Ja, und die Geschwindigkeit... Also Bob, du dürftest etwa um ganze 0,00000021 Sekunden weniger gealtert sein als wir. Das lässt sich doch verkraften, was, Peter? Hast du dich da auch nicht mit den Nullen vertan? Oh, ich glaube nicht, dass das ein Ausgleich für den ganzen Stress ist. Nein, so wie du aussiehst, reicht das nie und nimmer. Na, blöd, Mann. Gregstone! Er hat sich zum Shuttle durchgeschlagen und haut ab. Ich schätze, dass der Treibstoff ausreicht, um ihn ein ganzes Stück weit wegzubringen. Na, ich bin gespannt, was der Doktor sich als nächstes einfallen lässt, um seinen Größenwahn auszuleben. Ich denke, die schlimmsten Zähne sind ihm erstmal gezogen. Ist jetzt sowieso nicht unser Problem. Verschwinden wir. Euren kaputten Wagen lassen wir später abholen. Jetzt geht's nach Rocky Beach an den Strand. Rocky Beach. Drei Jungen, die die drei Fragezeichen nennen, sorgten gestern für einige Verwirrung. Sie behaupteten, die drei vermissten Satelliten seien von einem verrückten Flugzeugbauer abgeschossen worden. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums erklärte, man werde dies selbstverständlich sorgfältig prüfen, aber wahrscheinlich handele es sich um die überhitzte Fantasie von drei Jugendlichen. Ob dem so ist, wird sich herausstellen, doch wir haben die drei bereits eingeladen, um ihr Erlebnis ausführlich schildern zu lassen. Versäumen Sie also nicht das folgende Interview. Thank you.